Wir befinden uns im Jahr 50 vor Christi Geburt. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf leistet dem Eindringling immer noch erfolgreich Widerstand. Den römischen Legionären, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen, machen die Gallier das Leben ganz schön schwer. Aber jetzt ist in dem kleinen, uns wohlbekannten Dorf alles friedlich. Die Sonne scheint und Asterix und Obelix gehen ein bisschen Wildschweine jagen, als ihnen ein junges, blondes Mädchen begegnet. Das scheint Obelix etwas durcheinander zu bringen. Prompt läuft er einen Baum über den Haufen. Hey, Obelix! Findest du es vielleicht witzig, immer gerade die Bäume zu fällen, auf denen ich Misteln schneide? Na ja, der Wald ist aber auch in einem ausgesprochen schlechten Zustand. Überall stehen einem Bäume im Weg. Was ist nun? Gehen wir jetzt endlich auf die Jagd? Einige Zeit später kommen die beiden Freunde von der Jagd zurück. Bist du zufrieden mit der Jagd, Obelix? Wie? Na, jetzt bereiten wir erst einmal die Wildschweine zu und danach legen wir uns ein bisschen hin, hä? Obelix, wo bleiben die Wildschweine? Wie? Was für Wildschweine? Die du auf dem Arm hast. Ach, die Wildschweine! Bald darauf sind die Wildschweine gebraten. Sie essen erst eines, dann noch eines und dann... Das war gut. Los, Obelix, iss dein drittes Wildschwein auf und dann können wir uns ein bisschen ausruhen. Nein, danke. Ich habe keinen Hunger. Obelix, was ist mit dir? Bist du etwa krank? Ivo. Ich muss etwas unternehmen. Also irgendwas stimmt nicht mit ihm. Was soll ich denn nur tun? Miraculix, unser Druide. Ich bin besorgt. Komm schnell. Obelix will sein Wildschwein nicht aufessen. Was? Weil er keinen Hunger mehr hat, sagt er. Oh, hat er denn vorher nichts gegessen? Doch, zwei Wildschweine. Ja, das ist praktisch nichts. Ich muss ihn mir mal ansehen. Dann komm mit. Er rennt Bäume um, lässt ein Wildschwein und zwei Römer stehen, seufzt immerzu ganz laut. Guten Tag, Miraculix, unser Druide. Guten Tag. Oh, sieh mal, Asterix, wer da hinterherkommt. Hm? Obelix. Obelix? Wo willst du denn hin? Ich trage meine Hinkelsteine aus. Deine Hinkelsteine? Aber ja. Du hast doch gar keine Hinkelsteine dabei. Wie? Ja, stimmt. Aber ich hätte schwören können, dass ich sie noch dabei gehabt habe, als ich losgegangen bin. Ich glaube... Falbala! Ja? Komm doch mal her! Ja, oh unser Druide? Falbala, kennst du eigentlich Asterix und Obelix? Ja, die kenne ich. Ach, du bist Falbala! Die Tochter von Quanta Blankix, die nach Condate studieren ging. Wie du dich verändert hast. Ja, ich war gerade erst 2 Jahre da unten. Als ich von hier wegging, war ich noch ein kleines Mädchen mit ganz langen Zöpfen. Erinnerst du dich noch an Obelix? Natürlich. Das ist doch der, der als kleiner Junge in den Zaubertrank gefallen ist. Hallo, Obelix. Wie geht's dir? Und der kleine Hund hier ist Idefix. Oh, wie süß. Und du bist aber süß. Also dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Falbala. Auf Wiedersehen. Was ist denn? Was denn? Mein lieber Freund Obelix, du bist verliebt. Wie? Ich? Obwohl Idefix das gar nicht gut findet. Naja, dagegen habe ich leider keinen Zaubertrank. Ich gehe dann mal zurück an meine Arbeit. Jetzt, wo wir unter uns sind, Sie gefällt dir wohl, die kleine Fallballa, was? Ja. Dann besuch sie doch einfach. Die Hütte von Quanta Blankix ist gleich nebenan. Nein, ich trau mich nicht. Einfach so. Dann solltest du Fallballa vielleicht ein kleines Willkommensgeschenk machen. So kämst du mit ihr ins Gespräch. Das ist eine gute Idee. Eine sehr gute Idee. Ja. Ich mache ihr ein Geschenk. Ha, du kennst dich aber auch aus, Asterix. Ich schenke ihr einen Hinkelstein mit Schleife. Aber nein. Das ist doch kein Geschenk für ein junges Mädchen. Ja, was denn? Ein Wildschwein. Nein. Du musst dir etwas Zartes schenken, etwas Romantisches, zum Beispiel Blumen. Ja, pflücke im Wald einen hübschen Strauß Blumen. Das wird dir gefallen. Ich bin schon unterwegs. Danke, Asterix. Und renne nicht wieder Bäume um. Obelix geht in den Wald, um einen Strauß Blumen zu pflücken. Noch nicht einmal von einer Patrouille Römer lässt er sich lange aufhalten. Bald ist Obelix wieder im gallischen Dorf. Ah, sehr schön, dein kleiner Blumenstrauß. Und sehr romantisch. Soll ich ihn in ein Römerhemd tun? Wäre das nicht noch romantischer? Nein. Bring ihr nur die Blumen. Asterix? Ja? Ich trau mich nicht. Kommst du mit? Na, meinetwegen. Gut. Wir sind ja auch gleich da. So, da wären wir denn also. Ja, du gibst dir den Strauß, Asterix. Ich gehe so lange weg und dann... Du bleibst schön hier. Fallballa! Psst, sie wird dich noch hören. Ja, Asterix? Fallballa, mein Freund Obelix hat ein kleines Geschenk für dich. Für mich? Ja, für dich. Los, gib mir schon die Blumen. Sind das aber schöne Blumen. Setzt euch doch zu mir auf die Bank. Sag doch was, Obelix. Also, ich gehe dann jetzt, glaube ich. Wer kommt denn da? Die Post ist da. Ah, Rohrpostix, der Postbote. Ein Brief für Fallballa. Ein Brief? Für mich? Danke. Bitte. Erlaubt ihr, dass ich ihn gleich lese? Aber natürlich. Oh nein, bei allen Göttern. Was ist denn, Fallballa? Eine schlechte Nachricht? Oh, lies selbst. Ich habe gerade noch Zeit, dir diese Zeilen in eine Steintafel zu ritzen. Die Römer ziehen mich mit Gewalt in ihr Heer ein. Es geht nach Afrika. Lebe wohl, Tragikomix. Wer ist Tragikomix, Fallballa? Wir haben uns in Condate kennengelernt. Hm? Er ist mein Verlobter und wir wollten heiraten. Hör auf zu weinen, Fallballa. Wir gehen und holen ihn, deinen Tragikomix. Nicht wahr, Asterix? Na klar. Wir bringen ihn zu dir und wenn wir ihn aus Afrika holen müssten. Komm mit zu Majestix, unserem Chef Obelix. Ja, wir gehen sofort. Also ich bin wirklich stolz auf dich, Obelix. Ja. Du bist sehr tapfer. Ja. Als du erfahren hast, dass Fallballa verlobt ist, hast du nicht einen Moment... Ach, Asterix! Ich bin ja so unglücklich! Als Obelix sich beruhigt hat, erzählen die beiden Majestix von ihrem Plan. Majestix unterstützt seine Krieger natürlich. Und von Miraculix bekommen sie noch ein Fläschchen Zaubertrank mit. Dann ist die Stunde des Abschieds gekommen. Sagt, wie soll ich euch nur danken? Bedanke dich, wenn wir Tragikomix zurückgebracht haben. Sei schönartig, Idefix. Ich bin bald wieder da. Ich vertraue dir, Idefix, an Fallballa. Ich passe gut auf ihn auf, Obelix. Oh, er ist ja so süß. Und müsste man sein. Nach einer kurzen und ungestörten Reise kommen die beiden Gallier in Condate an. Wir müssen das Hauptquartier der römischen Legion suchen. Ja. Wir fragen den ersten Legionär, den wir begegnen. Da, sieh nur, eine Patrouille. Wir halten sie kurz an und... Gut! Obelix, warte! Obelix, es hätte doch vollkommen genügt, sie anzuhalten. Aber sie halten doch. Manchmal ist es besser, freundlich zu sein, Obelix. Ihr da unten, hättet ihr die Güte, mir zu sagen, wo bitteschön die Legionskommandatur ist? Dritte Straße links, aber schlag bitte nicht mehr zu. Siehst du, Obelix? Mit Freundlichkeit erreicht man alles. Ja, wohl. Hallo, ja. Ja, ja. Nach einem kurzen Fußweg erreichen Asterix und Obelix dann tatsächlich die Kommandantur. Ein Römer bewacht den Eingang. Davor wartet ein bunt gemischter Haufen darauf, sich als Legionäre bewerben zu können. Da ist ja das Hauptquartier der römischen Legion. Ja, ich... Lass mich vorgehen, Obelix. Warum denn? Ich glaube nicht, dass du schon weißt, wie das mit der Freundlichkeit geht. Hey, ja. Kein Durchlass für Gallier. Wenn du dich freiwillig melden willst, stell dich da hinten an. Entschuldige bitte. Ich bin nur wegen einer Auskunft hier. Anstellen, habe ich gesagt! Ich hab's aber eilig. Interessiert mich nicht. Der macht mich wütend. Der macht mich wütend beim Tortates. Mama! Also, ich kapiere nicht so ganz den Unterschied zwischen seiner Freundlichkeit und meiner. Im Innern des Gebäudes fragt sich Asterix durch zur Auskunft. Dann zum Personalbüro, dann zum Zahlmeister, der ihn wieder zur Auskunft schickt. Und schließlich erfährt er, dass Tragikomix mit einem Truppentransport als Nachschub für Caesar aufgebrochen ist und gerade von Massilia aus nach Afrika eingebracht wird. Nach Afrika also? Komm, Obelix. Hast du mich gerufen, Asterix? Ja, Obelix. Gut, ich komme. Ach ja, immer schön freundlich sein. Tragikomix ist unterwegs nach Afrika. Wir können ihn nur wiederfinden, wenn wir uns als Legionäre melden. Wir zur Legion? Na, wenn du meinst, dass wir Fallballer damit helfen können... Also komm, wir stellen uns hinten an. Ah, da sind ja unsere neuen Freiwilligen. Hereinspaziert mit euch. Herzlich willkommen in der römischen Legion. Wir waren ja gar nicht freundlich, Asterix. Alles zu seiner Zeit, Obelix. Sehr gut, meine lieben Freunde. Jetzt gebt dem Legionär dort schön euren Namen an, damit er euch eintragen kann. So geschieht es. Der erste ist Militaros, ein Grieche mit großer Nase und einem Helm auf dem Kopf. Der zweite ist Eftrax, ein Brite mit blondem Schnauzbart. Dann kommt Manneken Pix, ein Belgier. Bierig und haarig, Goten und schließlich ein Ägypter, der, wie die Goten, nur von einem Dolmetscher verstanden wird. Dolmetscher, was will der Ägypter hier? Er fragt, ob das hier ein Gasthaus ist. Sag ja, er soll sich hier beim Empfang eintragen lassen. Ich glaube, er heißt Tennis Platzis. Und wer seid ihr? Asterix und Obelix, Gallia. Genau. Ruhe! Ab sofort wird hier nicht mehr gelacht. Ihr seid jetzt in der Armee, in Reihe und Glied, aber zack, zack. Soll ich freundlich zu ihm sein, Asterix? Jetzt noch nicht, Obelix. Ruhe! Was hat der Ägypter gesagt? Er sagt, er möchte ein Zimmer mit Blick auf die Straße. Sagt mal, wie lange sollen wir denn hier noch herumreden? Wir haben es ziemlich eilig. Was? Wenn ich Lust habe zu reden, Frettchen, dann Ruhe! Nach einigem Hin und Her kann es schließlich weitergehen mit der Ausbildung. Mitkommen! Ihr werdet jetzt dem Armeearzt vorgeführt. Der wird feststellen, ob ihr für den Militärdienst überhaupt tauglich seid. In Reihe und Glied, wenn ich bitten darf. Und eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Centurio, der Ägypter sagt, er möchte ein Zimmer, nicht zwei. Aber unbedingt mit Blick auf die Straße. Wo war ich stehen geblieben? Bei zwei. Ja, und jetzt kommt, glaube ich, wieder eins. Nach einer Weile schließlich ist die Tauglichkeitsprüfung beendet. Bis auf einen Goten, der zu mager ist, werden alle angenommen. Isis, Osiris, Hetiti. Ägypter sagt, er ist erstaunt über die Gebräuche in den gallischen Gasthäusern. Er möchte... Das interessiert mich nicht. Er ist tauglich für den Dienst unter Cäsar. Und jetzt alle mal raus, rüber zum Einkleiden. Einkleiden heißt, dass jeder die für ihn passende Uniform bekommt. Wir haben drei Größen. Klein, mittel und groß. Nennt eure Größe. Klein. Hier, bitte. Der nächste. Mittel. Obelix, sei nicht so kindisch. Aber wieso denn? Nach dem Einkleiden geht es hinunter in den Hof zum Exerzieren üben. Hier hören, ihr Barbarenhaufen, ich bin euer Ausbilder. Und ich habe die Aufgabe, aus euch richtige Legionäre zu machen. Gut, aber schnell. Wir haben es nämlich wirklich eilig. Was? Ruhe! Stillgestanden! Ihr acht nicht noch krank beim Jupiter. Nicht so schnell, bitte. Ich komme mit dem Übersetzen nicht nach. Halt den Mund! Und du, du kleines Großmaul! Psst! Merkt ihr denn nicht, dass ihr den armen Musiker stört? Hört ihr? Das heißt, auf zum Suppe passen! Niemanden interessiert mehr, was der Ausbilder von ihnen will. Der Ägypter möchte die Speisekarte sehen. Obelix fragt nach Wildschweinen. Und stattdessen gibt es Korn, Speck und Käse, aus Rationalisierungsgründen alles zusammengekocht. Die Neulegionäre rümpfen die Nase. Nur der Engländer ist erstaunlicherweise begeistert. Obelix und Asterix aber wissen einen Ausweg. Wie wäre es, Asterix, wenn wir mal mit dem Koch reden würden? Genau das wollte ich dir gerade vorschlagen. Bist du hier für das Essen zuständig? Was wollt ihr in der Küche? Verschwindet! Lass mich mit ihm reden, Asterix. Du da? Das ist nicht gut, was du kochst. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Hätten die Herren lieber etwas Besonderes? Oh ja, Wildschweine. Und zwar eine ganze Menge davon. Wir brauchen unsere Kräfte später noch. Und Süßspeisen? Hm? Hättet ihr dazu auch gern etwas Süßes? Was meinst du, Obelix? Ein bisschen was Süßes? Oh ja! Oh ja! Raus! Oder ich lasse euch augenblicklich in den Kerker werfen! Darf ich freundlich zu ihm sein, Asterix? Aber sicher doch, Obelix. Und jetzt hör mal gut zu, Römer. Jedes Mal, wenn wir mit dem Essen nicht zufrieden sind, besuchen wir dich wieder. Komm, Obelix. Küchenhilfe. Ja, ja, ja. Geht sofort auf den Markt und kauft Wildschweine. Wildschweine auf dem Markt, ja. Außerdem Mehl, Eier, Zucker und kandierte Früchte. Mach ich. Und vorher macht das Feuer unter meinem Topf aus. Feuer aus, Topf aus. Mach ich alles. Feuer aus. Nachdem die Sache mit der Verpflegung geklärt ist, wird es Zeit, mit der Ausbildung fortzufahren. Achtung! Ihr gehört zur ersten Legion, dritte Kohorte, zweites Manipel, erste Zenturie. Das habt ihr alles zu nennen, wenn ihr euch einem höheren Dienstgrad vorstellt. Hey, du Kleiner, Vorstellung! Wie? Ach so, Asterix, Gallier. Und ich bin Obelix. Die anderen sind unsere Kollegen. Wie ist euer Name? Ausbilder nix als Verdruss. Erste Legion, dritte Reihe und Glied, aber sofort und gleich, zack, zack! Und jetzt üben wir das Pilumschleudern. Das Werfen des Wurfspießes. Versucht mal, das Ziel dort ganz hinten im Hof zu treffen. Legionär Obelix beginnt. Ist gut. Schuck. Volltreffer. Und jetzt üben wir mit dem Gladius, dem Schwert. Es sind natürlich Übungswaffen aus Holz. Los jetzt, komm, Dicker, wehr dich. Aber wenn es doch nur aus Holz ist. Mach schon, Obelix, wir verlieren nur kostbare Zeit. Na gut. So vergeht der Tag. Am Abend gibt es eine hervorragende Mahlzeit für die neuen Legionäre. Und der völlig deprimierte Ausbilder schöpft neuen Mut. Im Morgengrauen wird er sie aus dem Schlaf reißen und mit Steinen gefüllte Säcke schleppen lassen. Aber nach wenigen viel zu kurzen Stunden wird der Ausbilder selbst aus dem Schlaf gerissen. Los, los, aufstehen! Alle Mann aufstehen! Ja, alle Mann aufstehen! Schon gut. Diese Barbaren haben es also eilig. Die werden schon sehen, was sie davon haben. Oh. Jeder nimmt sich einen mit Steinen gefüllten Rucksack, aber zack, zack! Was will der Ägypter? Einen Träger. Genug. Ich will nichts mehr hören. Los, marsch! Unter der Führung des Römers geht es hinaus in die Natur. Die stechende Sonne setzt den Legionären bald heftig zu. So kann das nicht mehr weitergehen. Oh nein. Jetzt vergehen euch wohl die Späßchen, wie? Nur ganz ruhig. Wir machen das schon für euch. Ja, sonst geht's nämlich den ganzen Tag so weiter. Hey, ihr da hinten, bringt eure Rucksäcke zu uns. Was? Wir alle auf einmal. Los, Obelix. Jetzt im Laufschritt. Ja. Schließlich werden wir in Afrika erwartet. Genau. Bringen wir diesen Blödsinn schnell hinter uns. Halt! Das ist nicht der Sinn dieser Übung. Wieso? Wir sollten doch diese Rucksäcke tragen, oder? Also los. Ja. Halt! Einige Stunden später ist es geschafft. Und nachdem der Ausbilder sich einigermaßen beruhigt hat, kann er verkünden, dass die Ausbildung beendet ist. Legionäre der 1. Legion, 3. Kohorte, 2. Manipel, 1. Zenturie. Wir brechen jetzt nach Massilia auf, wo uns Cäsar erwartet. Ich weiß, dass ihr alle voll Ungeduld und Freude darauf wartet, in den Kampf zu ziehen. Ja. Na gut, alle... Freunde, wir holen schon mal unsere Sachen. Genau. Hast du deinen Koffer schon gepackt? Unter dem Kommando des Centurio Hotel Terminus verlassen die Soldaten die Stadt Condate in Richtung Massilia. Einige Stunden später. Ich glaube, wir sind erst einmal genug marschiert. Wir ruhen uns jetzt ein wenig aus. 1. Legion, 3. Kohorte, 2. Manipel, 1. Zenturie. Halt! Wir machen Rast. Je eher wir Tragikomiks finden, desto besser für Palbala. Ausruhen können wir uns hinterher. Ich möchte nicht, dass sich Palbala Sorgen macht. Meinst du, Tragikomiks wird leicht zu finden sein, Asterix? Hoffen wir es, Obelix. Hey, ihr beiden, ich habe gesagt, jetzt wird eine Rast eingelegt. Keine Zeit. Los, weiter. Hier kommandiere ich, verstanden? Hey, halt, wo wollt ihr denn hin? Hier ist Kotor, wie Patatek. Sie sagen, es macht ihnen gerade so viel Spaß. Ich glaub's nicht. Die ziehen tatsächlich voller Ungeduld und Vorfreude in den Kampf. So geht es also noch eine ganze Weile weiter, bis die Sonne am Horizont versinkt. Dann beschließt Asterix. Halt! Hier kämpfen wir! Naja! So gut! Zieht einen Graben, errichtet eine Palisade. Dann schlagt eure Zelte rund um das Zelt des Centurio auf. Stellt die Wachen. Warum hört mir eigentlich keiner zu? Das Menü für heute Abend. Wildschweine am Spieß und hinterher Sahnetorte. Ist es so recht? Ja, das geht schon. Für mich bitte auf dem Spieß das Wildschwein. Sicher, natürlich. Und während sich die Mannschaft den Bauch vollschlägt, begnügt sich der Centurio mit dem einfachen, aber vorschriftsmäßigen Mahl im schmalen Offizierszelt. Nach einer kurzen Nachtruhe Was? Sie sind weg? Heda, wartet! Wartet auf mich! Was? Ihr seid ja in Zivil! Ja, zu marschieren ist das viel praktischer. Und sieht auch besser aus. Angenehm und zügig, nur von einigen leckeren Mahlzeiten unterbrochen, geht die Reise weiter bis zum Hafen von Massilia, dem heutigen Marseille. Hier erlebt der Kapitän des Schiffes das Gleiche, was dem Centurio schon vor ihm passiert ist. Leinen los! Wie Leinen los? Gut, dass uns Ruderer fehlen. Die werden sich noch wundern. Unterschätzt sie nicht, Kapitän! Sie erledigen die Dinge auf ihre Weise. Am Sonntag will Falfalla mit mir rudern gehen. Und Rudern ist wunderschön. Da, da, da, da, da, da, da. Auch nach Witze reisen, was? Ich werde euch helfen. Schneller Schlag, Mann! 48er Schlag! Aber das hat Asterix dem Trommler auch schon gesagt. Schließlich haben sie keine Zeit zu verlieren. So lassen sie sich auch von einem Piratenschiff nicht lange aufhalten. Der Kapitän will den Piraten ausweichen, aber Obelix befiehlt, direkt darauf zuzusteuern. Im Handumdrehen ist das Schiff versenkt. Und einige Tage später landet die Verstärkung auf afrikanischem Boden. Wir stoßen sofort zu Cäsars Legionen. Sie liegen in der Nähe von Thapsus. Im Römerlager machen sich Asterix und Obelix sofort auf die Suche nach Tragikomix, damit sie so schnell wie möglich wieder nach Gallien zurückkehren können. Der Ägypter bekundet, dass es sich um ein sehr schönes Ferienlager handelt. Und der Centurio erfährt von seinem Dolmetscher, dass er wieder einmal auf sich allein gestellt ist. Die Gallier sind fort, einen Kollegen suchen. Der Grieche hat zwei Leute beim Würfeln entdeckt. Der Belgier, der Brite und der Gote sind Servizia holen gegangen. Was? Oh, und der Koch sucht etwas für seine flambierten Pfannkuchen. Pfannkuchen? Kann ich mich jetzt auch zurückziehen? Julius Caesar hält gerade eine Lagebesprechung mit seinen Heerführern ab, als ein kleiner Ägypter hereinspaziert kommt. Heletuta! Tennisplatz ist Heletu, Entertainment ist Heletatu. Oh, ich bitte um Entschuldigung. Er möchte nur wissen, ob ihr der Organisator des Dorfes seid. Der Turnlehrer, der Alleinunterhalter oder der Los! Osiris, du! Noch zweimal wird Caesar gestört. Einmal von einem Belgier und einem Goten, die eine Kneipe suchen. Raus! Und einmal von zwei Galliern, die einen Kollegen suchen. Wir sind von der 1. Legion, 3. Kohorte, 2. Manippel, 1. Zenturie. Ave! Raus! Und weil Julius Caesar nicht gern gestört wird, kann der Centurio die nächste Zeit im Gefängnis verbringen. Jetzt können wir erst einmal in Ruhe weitersuchen. Wir haben aber schon überall gesucht und Tragikomix nirgendwo gefunden. Er muss aber in Afrika sein. Ave, Neulinge! Ja, ja. Na, auch mal ein bisschen Krieg spielen? Wenn ihr ein Schlückchen Wein für mich hättet, könnte ich euch ein paar Tipps geben. Ich bin nämlich ein alter Hase, ich kenne alles und jeden. Kennst du auch einen Legionär mit dem Namen Tragikomix? Tragikomix? Mit einem T wie Timio Danaos et Dona Ferentis? So ein junger, ziemlich gut aussehender? Ja, ja. Na, so gut auch wieder nicht. Der Ärmste war kaum hier angekommen, als er auch schon in einem Scharmützel gegen Scipios Truppen verloren gegangen ist. Willst du damit sagen, dass er... Vielleicht auch noch nicht. Manchmal machen sie Gefangene, um sie zu verhören. Aber sicher könnt ihr mehr erfahren, wenn HCL zurück ist. HCL? Ja, das ist unser Superspion. Er spioniert gerade aus, was sich drüben bei Scipio tut. Heute Nacht kommt er zurück. Ich bringe ihn dann zu euch. Ist ein alter Kumpel von mir. HCL? Komischer Name. Das ist sein Deckname als Spion. In Wirklichkeit heißt er Acidix Hydrochloridix. Also, wie steht's mit dem Schlückchen Wein? Geh einfach in das Zelt von unserem Koch da drüben. Und sag ihm, wir hätten dich geschickt. Danke, Jungs. Bis heute Nacht denn. Und wirklich kehrt HCL in der Nacht ins Lager zurück und berichtet Cäsar von der Stärke des Gegners. Dann wird er zu den Galliern geführt. Und tatsächlich hat er Tragikomix gesehen. Als Gefangenen im Lager Scipios. Wir danken dir für die Nachricht. Jetzt geht euch stärken. Es muss noch was von dem Soufflé aus den erlesenen Meeresfrüchten da sein. Ich hab's dir doch gesagt. Fantastisch. So, und wir befreien jetzt unverzüglich Tragikomix. Den gut aussehenden jungen Mann? Obelix, lass doch die Eifersucht und denk lieber daran, was du Falberla versprochen hast. Ist ja schon gut. Aber man muss ganz schön doof sein, um sich von Römern gefangen nehmen zu lassen. Schließlich hatte er keinen Zaubertrank. Na ja, aber ein Schönling ist er trotzdem. So, ein bisschen Zaubertrank. Und jetzt raus aus dem Lager. Ich wusste nicht, dass man nachts einfach so raus darf. Darf man auch nicht. Cäsar wird sofort davon informiert, dass das Tor eingeschlagen wurde. Aber er zögert noch mit dem Angriff auf Scipios Heer und er will auf jeden Fall vermeiden, dass die vermeintlichen Spione mit dem Feind Kontakt aufnehmen. Doch unsere beiden Freunde kommen sehr schnell in Kontakt mit einer Patrouille des Feindes. Halt ihr beiden die Losung! Weißt du sie denn? Und ob ich sie weiß. Cogito ergo sum. Ja, tatsächlich, ja, weiß gut. Du kannst passieren. Danke. Kommt ihr andere... Also sag mal, so geht das aber nicht. Zum Angriff! Ja! Nimm du die anderen, Obelix. Ist gut. Zum Angriff! Zum Angriff! Nicht so laut. Das Lager von Scipio ist ganz nah. Der Lärm hat sie sicher schon aufgeweckt. Ach, egal. Jetzt schlagen wir zu. Das nenne ich eine gute Strategie. Ja! Yeah. Yeah. Im Nu geht es drunter und drüber. Cäsar hört, dass Scipio angreift. Also beschließt er, seinerseits anzugreifen. Währenddessen greifen Asterix und Obelix schon Scipio an. Du möchtest doch immer viele Römer auf einmal. Hier hast du sie. Ach, weißt du, mit den Römern ist es wie mit den Austern. Allzu viel davon ist ungesund. Obelix, versuch herauszufinden, wo die Gefangenen sind. Das geht nicht, Asterix. Vor dem Zuschlagen wollen sie nicht sagen und hinterher können sie nicht. Mittlerweile erfährt Scipio, dass Cäsars Armee angreift. Also beschließt Scipio, Cäsars Armee anzugreifen. Endlich können wir ungestört die Gefangenen suchen. Entschuldigt, ist Tragikomix hier? Das bin ich. Wir kommen dich holen. Falberla schickt uns. Was für eine Freude, liebe Freunde. Danke, ich danke euch. Nichts zu danken. Glaubt ihr denn, sie lassen uns hinaus? Natürlich. Asterix, darf ich dich mal was fragen? Was denn? Findest du ihn wirklich so schön? Was ist passiert? Das Lager ist wie ausgestorben. Ach, die Römer schlagen sich untereinander. Das geht uns nichts an. Die Schlacht zwischen den beiden römischen Legionen wogt hin und her. Es kommt zu einem großen Durcheinander, weil keiner mehr weiß, wer eigentlich zu wem gehört. Angewidert gibt Scipio schließlich das Signal zum Rückzug. Wir holen jetzt im Lager von Cäsar unsere Sachen und dann heim nach Gallien. Wie einfach alles mit euch ist. Ja, Köpfchen muss man haben. Geht es meiner angebeteten kleinen Falberla auch gut? Unserer Falberla geht's gut. Schaut, die Armee von Cäsar kommt zurück. Was machen wir jetzt? Was wir machen? Wir schlagen zu beim Teutates! Zum Angriff! Ja! Spar dir die Mühe, Julius Cäsar kommt zu uns. So ist es. Julius Cäsar spricht mit ihnen und erfährt, dass sie die für ihn siegreiche Schlacht überhaupt erst ausgelöst haben. Zum Dank erfüllt er ihnen einen Wunsch. Wir haben nur einen Wunsch, O Cäsar. Wir möchten zurück nach Hause. Ich werde meine Falbala wiedersehen. Ich werde Falbala wiedersehen. Ich werde Falbala wiedersehen. Ja, ja, ja, ja, ja, Dann kommt der große Abschied. Der Centurio, der wieder aus dem Gefängnis entlassen wurde, ist stolz auf seine Leute. Die Kameraden fallen ihnen noch einmal um den Hals. Und der Ägypter meint, dass ihn diese schöne Freundschaft irgendwie an seine Militärzeit erinnert. Dann stellt ihnen Cäsar eine Galeere zur Verfügung. Oh nein, nicht die schon wieder. Leinen los! Und nach einer ruhigen Schiffsreise ohne bemerkenswerte Zwischenfälle, abgesehen von einer kurzen, aber heftigen Begegnung mit einem nagelneuen Piratenschiff, kehrt man schließlich im Triumph in das wohlbekannte gallische Dorf zurück. Falbala! Oh, Tragikomik! Idefix! Danke, Asterix und Obelix. Wie soll ich euch nur danken? Ach, das war doch nur eine Kleinigkeit. Wie? Ihr scherzt. Du hättest sie sehen sollen, Falbala. Sie waren einzigartig, riesig, fantastisch, unschlagbar. Obelix hat ganz allein Cäsars Heer angegriffen. Ach, das war doch gar nichts. Nur so ein klitzekleines Härchen. Obelix ist eine Sensation, ein Naturereignis. Oh, danke, Obelix. Er steht immer seinen Mann. Lass dir einen Kuss auf die Nase geben. Und nichts wirft ihn um. Obelix, steh wieder auf. Wie? Und jetzt müssen wir gehen. Was? Bleibt ihr nicht zu unserem berühmten Festmahl? Nein, wir gehen sofort nach Condate und heiraten dort. Auf Wiedersehen und vielen Dank, Asterix. Und auch du bekommst zum Abschied einen Kuss von mir auf die Nase. Da Obelix seinen Idefix, seine gute Laune, seine geliebten Wildschweine und seinen guten Appetit wiedergefunden hat, feiern unsere Freunde, wie am Ende eines jeden großen Abenteuers, alle ein wunderbares gemeinsames Festmahl. Das heißt, fast alle. Trubadix ist wieder einmal gefesselt, damit er nicht sinkt. Und Asterix, der sitzt auf einem Baum und träumt von Falbala.